Läuft. Tobi, ja, dann begrüße ich euch ganz herzlich am heutigen 11. Mai. Es ist 20.32 Uhr zu unserer regelmäßig 14-tägig stattfindenden Sitzung des Landesvorstandes Bayern und eröffne diejenige. Es sind außer Dorle, die noch irgendwo im Stau steckt, und Stefan, der entschuldigt, ist alle da. Und Dietmar ist noch irgendwo in der U-Bahn, eventuell zwischendurch mal weg, aber grundsätzlich auch hörend anwesend. Dann steigen wir doch gleich zum ersten Tagesordnungspunkt, das Protokoll der vorhergehenden Sitzung. Gibt es dazu Anmerkungen? Die gibt es nicht. Dann frage ich einmal durch, ob wir das genehmigen wollen. Dietmar? Ich wäre dafür. Ja, ich wäre auch dafür. Dorle ist entschuldigt. Detlef? Dafür. Benni? Dafür. Nils? Dafür. Astrid? Aber ja. Aber ja, es klingt auch nach dafür. Dann stelle ich fest, dass das Protokoll einstimmig genehmigt ist. Dann kommen wir zur Information des Vorstands über aktuelle Themen. Bericht über politische Arbeit. Hast du uns da was zu berichten, Astrid? Ja, im Prinzip. Wir haben jetzt ja am Wochenende die Bayern-Marina. Das ist vor allen Dingen auch so ein bisschen Kandidatentraining. Und vor allen Dingen auch wollen wir Fotos machen von den Kandidaten. Wir möchten ganz gerne auch ein bisschen Interviews von den Kandidaten aufzeichnen. Wird eine recht spannende Geschichte. Wir haben da so ein bisschen was vorbereitet. Ich hoffe, dass dann auch wirklich alle kommen, die zugesagt haben. Und denke mal, das wird eine schöne Veranstaltung. Und das jetzt zum Thema Bayern. Ich erlaube mir in diesem Zusammenhang jetzt nochmal eine Anmerkung zur politischen Arbeit auf Bundesebene. Unser Bundesvorsitzender hat ja gestern versucht, dem Innenminister einen Negativpreis in die Hand zu drücken, des schönen Namens der Goldene Shit. Oder Golden Shit, ich habe jetzt keine Ahnung mehr. Das hat uns jetzt so einiges gekostet. Einerseits, weil die Aktion wohl wirklich ganz, ganz schlecht vorbereitet war. Andererseits, weil es dann wohl auch tatsächlich auch bei der Presse, das kann man dann in dem Account von dem ZDF-Journalisten nachlesen, der da war, den Eindruck einer mittelgradigen Verzweiflungstat erweckt hat. Das war nicht gerade schön. Ich mache jetzt hier eine persönliche Anmerkung. Das muss jetzt aber wirklich dringend mal Konsequenzen haben, dem 1V gegenüber, weil ich sonst den Sinn in der politischen Arbeit innerhalb auch des Landesverbandes nicht mehr sehe, weil prinzipiell gesehen mit solchen Aktionen können wir reinpacken. Das jetzt hier von mir. Eventuell können wir ja später auch noch mal ein bisschen ausführlicher darüber reden, aber ich werde, wenn es keine Konsequenzen hat, tatsächlich den Hammer fallen lassen, weil ich es nicht mehr einsehe. Danke, Astrid. So viel zu den Berichten über die politische Arbeit, Berichte über Kampagnen und geplante Aktionen. Da hätte ich jetzt gefühlt eher die Bayern-Marina erwähnt. Das haben wir jetzt gerade schon getan. Von daher kommen wir gleich zu den Tätigkeitsberichten des Landesvorstands. Dietmar, magst du vortragen oder soll ich für dich vorlesen? Moment, ich suchte gerade meinen Plumble. Ja, aber sehr nett, wenn du vorlesen kannst. Ich habe leider keinen Zugriff aufs Pad. Überhaupt kein Problem, deswegen habe ich gefragt. Und ich denke mir, dass du auch keinen Bock hast, in der U-Bahn hier sowas rumzutröten. Also, Dietmar war in den letzten zwei Wochen in diversen Mumbles. Er war in der Vorbereitung der Bayern-Marina involviert. Da war auf Arbeitssitzungen, hatte ein Interview mit Zündfunk. GMM heißt Global Marihuana March. Er war auf der Aufstellungsversammlung in Landshut. Er war auf einer Ausstellungseröffnung, ich vermute mal, das heißt 60. Er hat sich um Schiedsgerichtskram gekümmert und wie immer auch um das Tagesgeschäft. Kommen wir zu meiner Wenigkeit. Ich war auf der Maikundgebung in Kaufbeuren, war ebenfalls in die Vorbereitung der Bayern-Marina beschäftigt. Der Rest war dann ganz viel Wahlkampforga, Bayern und inzwischen leider auch immer mehr Bund. Da Storle auch nicht da ist, lese ich hier gleich mal weiter. Storle hat sich um die LGS-Verwaltung gekümmert, war auf einer Hans-Seidel-Stiftung eine Podiumsdiskussion, wir werden älter, werden wir auch ärmer. Auch Storle war auf der AV Landshut, war bzw. ist, wenn ich es richtig weiß, gerade auf dem Rückweg von der Gegendemo zur AfD in Bliening-Ebersberg. Auch sie war an Arbeitssitzungen im Mambel und am Tagesgeschäft beteiligt. Dann kämen wir zu Detlef. Du darfst selber. Danke. Guten Abend erstmal in die Runde. Ja, ich habe natürlich auch an diversen Mambel-Sitzungen teilgenommen, die mir immer wegen die Stimmung in der Partei vermitteln und auch interessante Lösungsansätze und Aktionsansätze bieten. Was ich genau für Mambel-Sitzungen besucht habe, steht da. Ich habe zusätzlich noch eine Vorstandssitzung des Bezirksverbandes, wo ich ja selbst noch Vorstand bin, besucht und dann das ganz normale Tagesgeschäft. Was mich die letzte Zeit sehr stark beschäftigt, ist das Hickhack, sage ich mal, um die Verwendung der Mittel, die der Bund von den einzelnen Ländern angefordert hat. Da geht es also um das sogenannte Budget von 180.000. Ich glaube, dass da die verschiedenen Lösungsansätze noch nicht richtig durchdacht sind und deswegen unsere Bundestagskampagne, eigentlich unsere Wahl, durch solche Dinge ausgebremst werden. Es muss eine schnelle Lösung gefunden werden und ich hoffe, die Leute kommen endlich in die Gänge. Das war's dann. Danke. Dann gebe ich weiter an Astrid. Ja, herzlichen Dank. Bei mir geht das relativ schnell. Das waren die diversen Mumble-Sitzungen. Also Arbeitssitzungen, Team Polgef, Moderation des dicken Engels, dergleichen und ansonsten noch Vorbereitung Bayern Marina. Damit bin ich schon durch. Danke, Astrid. Benni, willst du weitermachen? Natürlich. Ich habe an diversen Arbeitssitzungen in Mambel teilgenommen, war auf der AV in Weiden, auf der AV in Landshut und ansonsten das übliche Tagesgeschäft, was bei mir so anfällt. Dankeschön. Nils? Ja, ich habe die Unterstützerunterschrift in der LGS verwaltet, habe welche verschickt. Das übliche Tagesgeschäft eines Gensecks und so Arbeitssitzung. Dankeschön. Last but not least, der Stefan, der war ist entschuldigt, war auch in der letzten Zeit beruflich unterwegs in der Welt, hat von daher leider auch nicht vor Ort allzu viel machen können. Ist aber wieder im Lande, wie man hört. Dann kommen wir zum Kurzbericht des Schatzmeisters. Wortmeldung? Ja. Der Bericht im Zündfunk, wo der Dietmar war, der ist heute ausgestrahlt worden und kann man sich auf der Webseite nachhören. Also bayern2.de/Zündfunk und dann die Sendung von heute. Ich glaube, so etwa in der Mitte drin müsste das gekommen sein. Für den Hinweis. Mag das jemand ins Protokoll vielleicht eintragen, in Zeile 79 von den Kollegen? Ich suche gerade einen Link raus. Gut, gibt es noch weitere Anmerkungen? Gibt es nicht, dann kommen wir jetzt wirklich zum Kurzbericht der Schatzmeisterei und ich gebe an Detlef. Ja, also der aktuelle Stand zum 11.05.2017 ist der Kontostand vom Giro 4.099,61, der Kontostand des Tagesgeldes 120.000 und wir führen ja noch den Kontostand der Wahlkämpfer. Hier haben wir gesamt auf dem Konto liegen 111.377,08. Das Wahlkampfbudget daraus für 2017 ist 86.939,99 und das angesammelte Wahlkampfgeld für 2018 für die Landtagswahl beträgt mittlerweile 24.437,99. Dann habe ich noch was zu sagen zum Rechenschaftsbericht. Also die Dolle ist feste am Machen und wir stehen da auch kurz vor der Vollendung. Dankeschön. Für alle, die sich wundern, dass das Wahlkampfbudget 2017 seit vor 2 Wochen so schmal geworden ist, da ist inzwischen die Zuwendung an die Wahlkampforga Bund abgegangen. Deswegen haben wir da ein paar Cent verloren. Geht's weiter zum Kurzbericht der Generalsekretäre Benny Nils Wevel. Ich mal. Stand 19.30 Uhr heute, Mitglieder gesamt 1.449, davon 798 stimmberechtigt, das sind 57%. Bayern Bio-verifiziert in Bayern haben wir 201, schwebende Mitglieder 5 und gerade noch 2 offene Mitgliedsbeiträge, wo die Gliederung aber auch Bescheid wissen. Das um Nils trage ich auch gleich vor. Der Stand der Unterstützerunterschriften zurzeit 480, davon 180 bestätigte in der LGS. Dankeschön. Und nochmal der Hinweis, auf der kandidaten2017.de/Unterschriften kann man eben nachsehen, auf welchem Stand wir sind, wobei hier eben nur die in der LGS liegenden benachrichtigt werden, außer ihr habt vielleicht dann Nils eure Daten, eure Mengen an Unterschriftenlisten, die ihr bei euch zu Hause lagernd habt, weitergeleitet. Wenn ihr das nicht habt, sind die logischerweise nicht aufgeführt. Auch der Hinweis, Formulare gibt es auf der Seite kandidaten2017.de. Einmal die Landesliste und dann bei den Direktkandidaten jeweils auf der Seite auch die Unterstützerunterschriften für diese. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Pressespiegel. Hier werden immer noch Piraten gesucht, die diesen Pressespiegel verwalten. Wir würden uns freuen, wenn sich jemand meldet. Bei den aktuellen Zeiten sind wir froh, wenn wir überhaupt was von der Presse mitkriegen, beziehungsweise mal einen Artikel lesen können, die dann auch noch entsprechend zu archivieren. Das kriegen wir leider zeitlich nicht hin. Ja, dann sind wir auch schon bei den Anträgen. Der erste Antrag, wenn ich richtig sehe, ist von Thomas Knoblich. Thomas, du bist auch da, also darfst du noch vorstellen. Ja, wunderschönen guten Abend zusammen. Ja, es geht letztendlich um die Beitragsminderungen, die so in der Bundesmitgliederverwaltung eintrudeln und den Landesverband Bayern betreffen. Seit dem BBT 2017 liegt ja die Entscheidungshoheit über eingehende Minderungsanträge beim Landesvorstand. In der bayerischen Satzung ist jedenfalls noch nichts anderes geregelt. Mir geht es jetzt einfach darum, ich würde euch bitten, ja, dass das auch die SG entscheiden darf. Hat einfach den Vorteil, wenn sowas reinkommt und jetzt jemand verhindert ist, also Benny oder Nils da keinen Zugriff haben, was ja schon passiert ist, oder keine Ahnung, krank sind, weiß der Teufel was, dass wir das auch bearbeiten können und dass das dann recht zügig vonstatten geht. Natürlich werdet ihr bei Sonderfällen, also was weiß ich, rückwirkende Minderungen oder unklare Sachen, wenn jemand länger gemindert werden möchte, werdet trotzdem informiert. Es geht eigentlich nur um die jährlich wiederkehrenden Minderungen. Also Ende des Jahres kriegen die Mitglieder ja eine E-Mail, deine Minderung läuft aus, möchtest du einen neuen Antrag stellen, bla bla bla. Ja, um die geht's. Wäre nett, wenn ihr dem zustimmen würdet und ja, Fragen, ich bin anwesend. Ja, gibt es Fragen, gibt es Diskussionsbedarf zu diesem Antrag? Dem scheint nicht so zu sein, dann gehen wir doch direkt in die Abstimmung. Dietmar. Ich bin dafür. Jawohl, ich bin auch dafür. Das Dorle, es hat sich leider nicht eingetragen. Von daher eine Enthaltung. Detlef? Ja, ich bin dafür und zwar deswegen, weil es im Prinzip die Organisation schlanker macht und auch flüssiger alles vonstatten geht. Also ich bin dafür. Danke. Astrid? Dafür. Benni? Dafür. Nils? Dafür. Und auch der Stefan ist hier entschuldigt. Dann kommen wir, ja, da ist dann ja bereits ein Lehrerantrag. Sowas aber auch. Waren also dann uns schon unsere Sitzungsbeschlüsse. An Umlaufbeschlüssen gab es einen Umlaufbeschluss zum Thema Streaming Equipment Erweiterung. Hier haben wir jetzt ja unsere Bayer Marina, mussten feststellen, dass zum einen schon das ein oder andere geplant war anzuschaffen. und das ein oder andere Sinn macht. Hier haben wir entsprechend per Umlauf ein Budget zur Verfügung gestellt. Der Link findet sich im Protokollpad in Seite 246, wer nachlesen möchte. Man könnte gerade meinen, wir haben nichts getan. Das war es auch schon in Umlaufbeschlüssen. Von daher kämen wir jetzt zu den Fragen an den Vorstand. Gibt es da etwas? Alles schreit hier. Ich stelle fest, wir haben keine Fragen an den Landesvorstand. Dann gibt es hier noch einen Werbeblock, den jemand eingetragen hat. Ich glaube, das war Astrid. Dann werbe sie doch mal. Nö. Ich bin vollkommen unschuldig. Echt? Ja. Das ist deine Farbe in Zeile 264. Ja, ich kann doch nichts dafür. Ich habe es trotzdem nicht reingeschrieben. Okay, also, möchte jemand einen Werbeblock machen? Kommt alle zur Marina. Jo, also es ist tatsächlich so, dass wir in der Bayern Marina, es gab leider tatsächlich auch heute nochmal kurzfristig eine Absage. Es wären noch Betten zur Verfügung. Wer also irgendwie jetzt so spontan am Donnerstag, Freitag nicht weiß, was er an seinem kommenden Wochenende anfangen soll, das Wetter so schlecht ist, dass er sich nicht raustraut, Unterschriften zu sammeln, darf sich gerne mit mir in Verbindung setzen und nachfragen und dann eben auch kommen. Wir sind in Neuendettelsau bei Nürnberg. Meldung? Ja. Eine neue Frage. Dürfen wir an diesem Wochenende dann unsere Betten alleine nutzen oder müssen wir wieder tauschen im Stundentakt mit anderen Piraten? Also du darfst deine Betten nicht alleine nutzen. Ich kann nur so großzügig sein, weil mindestens drei Piraten gleichzeitig in einem Bett liegen. Nein, also wenn es nicht gerade nach meinem Aufruf ist, tatsächlich noch der halbe Landesverband kommt, sind wir sogar in der Lage, die angemieteten Zimmer als Einzelzimmer zur Verfügung zu stellen. Das war übrigens ein Scherz, gell? Also nichts für ungut, aber ich möchte mal, komm, werd's mal ein wenig lebendiger hier. Okay. Ach, das war ein Scherzle. Alle. Das muss uns irgendwie signalisieren, das sind wir noch gar nicht gewohnt von dir, Detlef. Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch die heutige Vorstandssitzung zu beenden. Nicht jedoch, bevor ich genannt habe, wann das nächste Treffen ist. Die nächste Vorstandssitzung findet statt am 25. Mai, 20.30 Uhr, hier auf dem Mumble-Server NRW. Ich stelle fest, wir haben jetzt 20.50 Uhr und beende die Sitzung. Wir haben...